Rakshan Bani Etemad ist so etwas wie die First Lady des iranischen Kinos. Seit fast 3 Jahrzehnten macht sie Dokumentar- und Spielfilme und die zeichnen zumeist ein sehr präzises Bild ihrer Heimat. Häufig sind es hochemotionale Dramen aus dem Arbeitermilieu. Rakshan Bani Etemad, die selbst in Teheran lebt, schaut sich also in den sogenannten Rändern der Gesellschaft um. Mit ihren Filmen ist sie regelmäßig zu Gast bei internationalen Festivals. Hierzulande ist sie leider nur wenig bekannt, aber man kann jetzt kompakt ihre Filme sehen, denn das Berliner Arsenalkino präsentiert eine Werkschau. Rakshan Bani Etemad ist ebenfalls zu Gast in Berlin. Man kann sie also auch selbst erleben. Und Anke hat die Regisseurin schon getroffen. Anke, lass uns vielleicht mal mit dem letzten Spielfilm von ihr beginnen. Tales. 2014 wurde dieser Episodenfilm auf den Filmfestspielen in Venedig mit dem Preis fürs beste Drehbuch ausgezeichnet. Erfasst die bisherigen Arbeiten dieser Regisseurin nochmal in gewisser Weise zusammen. Also sie macht es auch ganz bewusst. Wie genau macht sie das? Naja, eigentlich besteht der Film aus 7 Kurzgeschichten, die da miteinander verknüpft werden. Und diese 7 Kurzgeschichten zeigen eigentlich einen bestimmten Ausschnitt der iranischen Gesellschaft. Also es geht um Menschen, die ansonsten vielleicht nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen, deren Geschichten man sich aber doch mal anhören und ansehen sollten. Also es geht um Drogensüchtige, um misshandelte Frauen, Mütter, die ihre Familien zusammenhalten, dabei unheimlich tapfer sind, junge Männer, die eine gute Ausbildung haben und trotzdem keinen Job finden. Und diese Geschichten verknüpft Rakshan Bani Etemad eben zu einem Panorama einer bestimmten iranischen Gesellschaftsschicht. Und das Interessante ist, dass man die Figuren schon aus vorherigen Filmen kennt. Also zum Beispiel Abbas, der junge Mann, der eben in Under the Skin of the City aus 2001 nach Japan einfach wollte und sich dort eine andere Zukunft ausgemalt hat, der jetzt aber in Tales immer noch Busfahrer ist. Oder seine Mutter, die ja Fabrikarbeiterin ist und jetzt gucken muss, wie sie ihre Rente bekommt. Und es ist ja eigentlich ganz schön, dass eine Regisseurin sich für ihre Figuren weiterhin interessiert. Ich wollte mit diesem Film zeigen, dass sich im Laufe der Jahre die Welt für meine Heldinnen und Helden kaum verändert hat. Ihr Alltag ist immer noch von sozialen Überlebenskämpfen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten geprägt. Auch müssen Frauen nach wie vor um ihre Gleichberechtigung kämpfen. Dennoch erzähle ich von Menschen, die nicht aufgeben, die weiter für ihre persönliche Freiheit kämpfen. Anhand dieser Figuren erzählt mein Film Tales von einem Land, das in seiner Entwicklung zwar stagniert, dessen Bewohner sich aber dennoch immer weiterentwickelt haben und weiterentwickeln. Ja, und das ist ja eigentlich ganz schön, weil Rakshan Bani Etemad hat es ja selbst schon so ein bisschen zusammengefasst. Also ihre Figuren kämpfen immer für was, für soziale Gerechtigkeit, für die Gleichberechtigung der Frau, für einen persönlichen Freiraum. Also es sind durchaus positive Figuren, einfach mit einer unheimlichen Energie, also die auch eine Vorstellung für ihrem Leben haben. Und ich finde, dadurch steht eben Iran, das heißt ja dann immer von den Offiziellen häufig, ja, diese Filme, das ist ja die reinste schwarze Malerei, bei uns sieht es ganz anders aus. Ja, aber man sieht eben Helden, die wirklich versuchen, das Beste noch rauszuholen. Weil du die Offiziellen erwähnst, der Film, ja, die Entstehungszeit wird von 2011 bis 2014 angegeben und da gibt es dann auch eine relativ lange Geschichte mit der Zensur. Wie schafft es sich, ihre Filme durchzusetzen, überhaupt zu entwickeln? Ja, das gehört ja doch immer zur Ausbildung, ne? Im Iran dazu, wenn man Filmemacherin werden will oder Filmemacher, muss man sich eben mit der Zensurbehörde auseinandersetzen. Und man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass das so anonym alles abläuft, so pauschal, sondern die müssen eben immer dahin gehen. Also da wird dann über das Drehbuch geredet oder wenn der Film fertig ist, wirklich über einzelne Szenen. Diese Szene muss aber raus. Und du kannst dann auch verhandeln und erklären, warum die Szene doch rein muss. Das ist natürlich immer unheimlich ermüdend alles. Und da hat sich Rakshan Bani Etemad einfach gesagt, dann drehe ich einfach Kurzgeschichten. Die werden, da braucht man nicht so die Drehgenehmigung, da guckt die Zensurbehörde nicht so. Und hatte schon im Hinterkopf, wie sie die zusammengesetzt. Aber für diesen Trick wurde sie dann doch bestraft und deshalb lag der Film eben lange auf Halde, 2-3 Jahre und konnte dann aber doch in Venedig gezeigt werden. Naja, also lange Erfahrung, die sie schon hat clever werden lassen, aber dann letztendlich auch so ein paar Unwägbarkeiten, die man nicht mitbedenken kann. Im Mittelpunkt von Rakshan Bani Etemads Film stehen meistens Frauenfiguren. Fühlt sie sich denn eher als Regisseurin in besonderer Weise ihren Geschlechtsgenossen verpflichtet? Es ist ja ganz interessant, wenn man sich das iranische Kino anschaut, geht es ja immer wieder um Frauen, also auch Jafar Panahi hat viele Filme um Frauenschicksale gemacht. Und ich glaube, das Anliegen von Jafar Panahi und Rakshan Bani Etemad sind da schon ähnlich, dass es eben die Frau doch eben ganz unten noch auf der gesellschaftlichen Leiter steht, dass man eben doch viel noch für die Gleichberechtigung, für soziale Gerechtigkeiten tun muss. Und ich glaube aber, dass sie so viele Heldinnen einfach hat, ist, dass sie als Frau sich ihnen natürlich näher fühlt. Also sie versucht sich ja richtig in die Helden, in ihre Figuren immer einzudenken. Und das ist natürlich viel leichter, wenn es eben Frauen sind. Also zum Beispiel gibt es den Film Gilane, da geht es um eine Frau, die eben gucken muss während des Krieges, wie sie überlebt, wo ihr Vater ist, wo ihre Söhne sind. Und das ist eben eine Frau, die ihr sehr nahe ist. Sie ist eine sehr reale Figur. Es ist eine Frau, deren Schicksal mich sehr rührt. Mit Gilane wollte ich an die Generation von Frauen erinnern, die ihre Männer und Söhne entweder im Iran-Irak-Krieg verloren haben oder sie als Invaliden pflegen mussten. Dabei hat der Krieg auch sie selbst traumatisiert. Dieses Trauma ist aber eher ein Tabuthema. Statt sich damit zu befassen, pflegt man den Märtyrerkult. In Gilane kann man aus nächster Nähe miterleben, was der Krieg, und damit meine ich jeden Krieg, mit Menschen anrichtet, welche Spuren, welchen Schmerz er hinterlässt. Na, dadurch kriegt der Film natürlich auch wirklich was Universelles. Also der funktioniert natürlich heute und man fragt sich wirklich, was da im nahen Mittleren Osten jetzt passiert, wie es den Müttern da geht. Und ich finde es eben so schön, wenn man Rakshan Bani Etemad jetzt so reden hört, dann redet sie von ihren Heldinnen immer so wie Freundinnen, so voller Respekt und Hochachtung. Ist es das auch, was sie im Iran so populär macht? Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Und hinzu kommt vielleicht sicher auch noch so ein Sinn für so einen absurden Humor. Also es gibt sicher auch immer ein Stück Rani Bani Etemad in ihren Figuren. Die sind einfach so Überlebenskämpferinnen, die aber auch immer noch mal so einen sarkastischen Spruch haben. Und sie hat ja auch als Dokumentarfilmerin angefangen und hat, glaube ich, dadurch so eine ganz andere Herangehensweise. Sie recherchiert und das finde ich eben auch ganz spannend, die Architektur ihrer Filme, also weil sie dreht an Originalschauplätzen und man kriegt eben auch schon durch die Architektur immer die Klassenunterschiede mit. Darum geht es ihr, glaube ich, einfach zu zeigen, dass Iran eine Klassengesellschaft ist. Also man ist da einerseits in den armen Häusern, in den Höfen im Süden der Stadt, dann in den großen modernen Apartmenthäusern. Und insgesamt fühlt sich einfach diese Regisseurin ihrer Gesellschaft unheimlich verpflichtet. Meine Verbindung zu unserer Gesellschaft ist immer schon sehr tief gewesen. Ich habe als Dokumentarfilmerin angefangen. Von Anfang an haben mich soziale und gesellschaftliche Realitäten interessiert. Das, was ich sehe und erlebe, die Art, wie ich mein Land wahrnehme, versuche ich auf der Leinwand wiederzugeben. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass meine Figuren nicht ausgedacht wirken. Man soll den Eindruck haben, dass sie unsere Nachbarn sein könnten, dass ihre Geschichten nicht aus dem Kino kommen, sondern vor unserer Haustür stattfinden. Sagt die iranische Regisseurin Rakshan Bani Etemad. Eine Werkschau der Regisseurin ist ab jetzt bis zum 24. Mai im Berliner Kino Arsenal zu sehen. Vielen Dank an Anke Lewicke.